WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 23. Oktober 4004 vor Christus. Die Erschaffung der Welt. Woher kommen wir? Wenn jemand sagt, das hat genau da angefangen, kann jedes Hirn eines Homo sapiens sofort fragen, was war denn davor? Warum gibt es uns? Wir wurden erschaffen, das glaube ich. Kann man heute angesichts der Naturwissenschaft eigentlich noch von Schöpfung reden? Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war Irrsal und Wirrsal. Finsternis über Urwirbels Antlitz. Braus Gottes, schwingend über dem Antlitz der Wasser. Wie ist unsere Welt entstanden? Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Reihe von Rasierklingen, die aufeinander stehen. Und Sie sitzen oben wirklich auf der Klinge drauf. Und es darf sich keine Klinge bewegen, nichts. Und das sind, was die Anfangsbedingungen des Universums betrifft, sind es 10 hoch 60 Rasierklingen, die aufeinander stehen. Ein bisschen Abweichung davon und sofort wäre das Universum entweder wieder in sich zusammengefallen oder es hätte sich ausgebreitet so schnell, dass keine Struktur entstanden wäre. Gott sprach, Licht werde. Licht ward. Gott sah das Licht, dass es gut ist. Und wenn du es bis auf den Urknall zurückverfolgst, ich meine, dann wären wir ja quasi aus einer Explosion von Sternenstaub, wäre eine intelligente Spezies erstanden, nur durch das Zufallsprinzip. Der wesentliche Punkt ist, dass wir aus Elementen bestehen, die in Sternen erbrütet werden. Wir bestehen zu 92% aus Sternenstaub. Gott schied zwischen dem Licht und der Finsternis. Gott rief dem Licht Tag und der Finsternis rief er Nacht. Wenn man die ganze Entwicklungsgeschichte davor bedenkt, sind wir Kinder der Sterne. Abend ward und Morgen ward. Ein Tag. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Der Beginn der Zeit ereignete sich unserer Chronologie entsprechend am Beginn des Abends, der dem 23. Tag im Oktober vorausgeht, im Jahr 4004 vor Christi Geburt. So steht es in einem Buch aus dem Jahr 1650, auf Lateinisch, wie fast alle wissenschaftlichen Werke dieser Zeit. Die Annales Veteris Testamenti. Die Annalen des Alten Testaments, hergeleitet von den frühesten Anfängen der Welt. Das Ergebnis jahrelanger Recherchen und Rechnungen. Die Vertreibung aus dem Paradies datiert das Buch auf den 10. November 4004 vor unserer Zeitrechnung. Einen Montag. Noahs Arche strandet auf dem Berg Ararat an einem Mittwoch. Am 5. Mai 2348 vor unserer Zeit. Der Verfasser dieser Annalen ist einer der angesehensten Denker seiner Zeit. James Usher, Primas der anglikanischen Kirche von Irland. Er will die Spekulationen beenden über unseren Ursprung. Jahrhundertelang hatten Gelehrte gestritten, wie alt die Erde wirklich sei, die Menschheit. Man wusste im Mittelalter natürlich schon, die Erde verändert sich. Wind, Wasser, ne, Jahreszeiten, immer ist irgendwas im Schwange, die Landschaften verändern sich und so weiter. Also es gibt Prozesse, es gibt Vorgänge an der Erdoberfläche, die die Lage ständig verändern. Der Wissenschaftsjournalist Harald Lesch. Und trotzdem konnte man sich nicht vorstellen, dass diese natürlichen Vorgänge einem etwas darüber erzählen könnten, wie die Erde entstanden ist. Deswegen hat man erstmal das genommen, was man hatte die Bibel. Viele hatten schon ähnliche Berechnungen angestellt. Wenige Jahrzehnte vor James Usher etwa der deutsche Astronom Johannes Kepler. Er ermittelt 3992 vor Christus als Jahr der Schöpfung. Der französische Historiker Joseph Scaliger denkt, es war 42 Jahre später. Der einfache Landpfarrer rechnet so. 6 Tage Schöpfung, so steht es im Buch Genesis. Bei Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. So steht es im Neuen Testament. Macht grob geschätzt 6000 Jahre, seit Gott sprach: Licht werde. James Usher war ein Bibelexperte, ein Historiker und ein großes Sprachtalent. Alan Ford, Theologe der Universität Nottingham. Er wollte all seine Fachgebiete vereinen in diesem Versuch, aus biblischen Quellen das Datum der Schöpfung zu ermitteln. Bischof Usher arbeitet streng wissenschaftlich, wertet nicht nur die Bibel aus, sondern die Annalen aller Kulturen rund ums Mittelmeer. Eines der sicheren Schlüsseldaten für ihn, der Tod Nebukadnezars II., des Babylonierkönigs, der Jerusalem eroberte am 16. März 597 vor unserer Zeit. Er studiert die Bibel, findet einige historische Bezüge und im Alten Testament detaillierte Stammbäume. Und auf dieser Grundlage rechnet er rückwärts, bis er bei 4004 vor Christus ankommt. James Usher kommt im Januar 1581 zur Welt, in Dublin. Er entscheidet sich schon als Heranwachsender für die anglikanische Kirche zu arbeiten, beginnt mit 18 zu studieren, wird mit 20 als Pfarrer ordiniert und mit 26 Professor am Trinity College in Dublin. Schon den kleinen James hat es zu Geschichtsbüchern gedrängt, vor allem zur Kirchengeschichte. Usher schreibt eines der ersten Geschichtsbücher der irischen Kirche. Und als Erzbischof von Armagh verfasst er die Glaubenssätze des irischen Protestantismus und eint damit als prägende Figur die anglikanische Kirche. Usher wird sogar Mitglied im Beraterstab des Königs von England und Irland. 1640 vermittelt er im Konflikt zwischen König Charles und dem Parlament. Er kümmert sich auch um die rechtliche Frage, wie die Kirche zu leiten sei und findet einen Kompromiss zwischen dem traditionellen Bischofsregiment und der Leitung durch Gemeindegremien. Ein Mann seines Kalibers kann es sich sogar leisten, die gesamte christliche Zeitrechnung in Frage zu stellen bei seiner Arbeit an den Annalen der Schöpfung. War nicht König Herodes nachweislich schon im Jahr 4 vor Christi Geburt gestorben? Wie konnte er dann den kleinen Messias gleich nach dessen Geburt verfolgen? Usher verlegt deshalb Christi Geburt ins Jahr 4 vor Christi Geburt. Denn er berücksichtigt in seinem Buch auch spätere Korrekturen am Kalender, julianische und gregorianische. So ermittelt er den Wochentag der Weltwerdung, einen Sonntag. Ein Tag. Die Frommen sind überzeugt. Im Jahr 1701 erscheint die erste King-James-Bibel mit einem Auszug aus Uschers Annalen als Einleitung. Die Leser glauben so fest an den Schöpfungstag 23. Oktober 4004 vor Christi Geburt, wie sie an Gottes Wort glauben. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein bleibt Uschers Berechnung eine der wichtigen Quellen für Christen, wenn es ums Erdalter geht. Das Problem war wie so oft der gesunde Menschenverstand. Der gesunde Menschenverstand des Bauern oder des Naturbeobachters, der einem gesagt hat, sag mal, das kann doch wohl nicht wahr sein. Noch zu Uschers Lebzeiten meldet etwa der französische Querdenker Isaac de la Peyrère Zweifel an. Waren nicht tief in der Erde schon Spuren menschlicher Werkzeuge aufgetaucht? So tief, dass allein die Menschheitsgeschichte weiter zurückreichen musste als 4004? In Verona in Italien hat schon im Jahr 1517 der Naturgelehrte Girolamo Fracastoro laut darüber nachgedacht, dass Fossilien unter den Fundamenten von Venedig nur das Resultat von Aberjahrtausenden geologischer Ablagerungen sein konnten. Man stellt also fest, früher muss viel früher gewesen sein als nur das Früher von dem Bischof Usher. Früher muss irre lange her sein. James Usher stirbt am 21. März 1656. Sein Grabmal steht in der Abtei Westminster mit der Inschrift Historiker, Kritiker, Theologe, Gelehrtester unter den Heiligen, Heiligster unter den Gelehrten. Es werden noch fast 3 Jahrhunderte vergehen, bis für die Naturwissenschaft sicher feststeht, die Erde ist 75.000 Mal älter als Usher dachte. Statt Bibeldatierung nun Uran-Blei-Datierung. Uran zerfällt innerhalb von 4,5 Milliarden Jahren zu Blei. Und wenn man ein Mineral heute hat, dann kann man aus dem Verhältnis von Blei zu Uran ausrechnen, wie alt dieses Mineral ist. Und deswegen wissen wir heute, dass die Erde 4,5 Milliarden Jahre alt ist, dass die Meteoriten 4,5 Milliarden Jahre alt sind. Der Mond ist sicherlich zur gleichen Zeit entstanden. Überzeugt hat die Wissenschaft damit längst nicht alle, bis heute nicht. Ein Schüler einer 8. Klasse sagte, sie können uns viel erzählen, dass Evolution und Schöpfung miteinander vereinbar sind. Ich glaube nicht daran. Matthias Rosa, Religionslehrer in Berlin. Ich glaube daran, dass Gott die Erde in 6 Tagen geschaffen hat. Das glauben meine Eltern, das glaubt mein Prediger in der Gemeinde. Und davon lasse ich mich auch nicht abbringen. Viele in Deutschland denken, glauben, dass die Erde nur wenige Jahrtausende alt ist, dass sie ihren Ursprung einem Schöpfer verdankt und ihre Veränderungen. Evolution ist für Millionen Gläubige in der Welt auch heute noch nur eine Theorie. Sie sind Kreationisten. Der Kreationismus ist in Deutschland und in Mitteleuropa auf dem Vormarsch, allerdings im Vergleich zu den USA auf einem relativ niedrigen Niveau von 10-15%. Hans-Jörg Hemminger, ehemaliger Beauftragter der Evangelischen Kirche für Weltanschauungsfragen. Man muss sich klar machen, dass das weitgehend an der Veränderung der kirchlichen Landschaft hängt. Wir haben viel mehr unabhängige Gemeinden, Freikirchen als früher und die sind zum großen Teil kreationistisch gesinnt. Auch Pädagogen, wie der Wuppertaler Chemielehrer Stefan Drüecke. Das ist für mich überhaupt kein Problem, im naturwissenschaftlichen Unterricht auch Evolutionslehre zu bringen. Ich meine, jeder Geschichtslehrer bringt auch Dinge aus dem Dritten Reich und vertritt sie nicht unbedingt. Und so kann man sicherlich auch Evolutionslehre bringen, ohne dass man jetzt jeden einzelnen Schritt hundertprozentig vertritt. Wenn man Kreationismus als alternative Erklärungsmöglichkeit zum Ablauf der Natur lehrt, dann ist das sehr abzulehnen. Kreationismus ist eben keine Wissenschaft. Reinhold Leinfelder, Paläontologe an der Freien Universität Berlin. Man kann Kreationismus genau dazu verwenden, um aufzuzeigen, dass die Bibel kein naturwissenschaftliches Protokoll darstellt. Gott sah alles, was er gemacht hatte, und da, es war sehr gut. Moderne Kreationisten sprechen mit Blick auf unsere Erde von Gottes intelligentem Design. Eine Vorstellung, der vermutlich mehr als 15% aller US-Amerikaner etwas abgewinnen. Der Biochemiker Michael Behe zum Beispiel von der Universität Lehigh in Pennsylvania. Anybody driving by Mount Rushmore would realize that. Jeder, der an Mount Rushmore vorbeifährt, erkennt, dass hier nicht Plattentektonik oder Erosion gewirkt hat, sondern Intelligenz, um die Gesichter von 4 Präsidenten zu formen. Intelligentes Design bedeutet, wir können überall im Leben Dinge finden wie Mount Rushmore. Ein Gegensatz, den viele Naturwissenschaftler so nicht stehen lassen. Die Natur würfelt überhaupt nicht, sondern sie ist nur offen. Die Natur spielt, wie ein Kind spielt, mit einer Vorstellung im Hintergrund und nicht, wie man Roulette spielt, wo es zufällig ist, wo man immer nur die Unordnung, die Gleichverteilung eben bekommt. Der Quantenphysiker Hans-Peter Dürr, gestorben im Jahr 2014. Es ist ein ahnungsvolles Spiel und aus diesem ahnungsvollen Spiel kommt diese ganze Struktur, diese neuen Strukturbildungen, an deren Ende wir als Menschen stehen. Die Naturwissenschaft widersetzt sich der einfachen Idee vom Schöpfer aller Dinge. It's not a father figure sitting up there with the big on button. Ich glaube nicht an Gott Vater, der den großen Knopf drückt und dann geschieht der Urknall. And pushing it and the big bang happens. Owen Gingrich, früher Astronom der Harvard Universität. Heute, wie zu Aschers Zeiten, grübeln Menschen über den Ursprung allen Seins. Interessanterweise sind die Kreationisten dort mit den neuen Atheisten vollkommen einig. Beide Seiten glauben, dass Evolutionstheorie und Schöpfungsglaube nicht zusammengehen. Nur die einen opfern dann die Evolutionstheorie und die anderen den Schöpfungsglauben. Der eigentliche Hintergrund der Wirklichkeit ist nicht materieller Art, sondern ist geistiger Art. Alles in diesem Universum, was irgendwie möglich gewesen ist, um Leben zu produzieren, ist auch geschehen. Insofern ist das Gehirn das Resultat von 15 Milliarden Jahren Entwicklung. Und insofern sollte man, wenn man zum Himmel schaut, immer mal wieder vielleicht bedenken, dass alles, was da ist, im Prinzip dazu geführt hat, dass man es sich anschauen kann. Wir gehören zu den ganz wenigen Augen im Universum. Es gibt nicht viele. Es gibt nicht viele Ohren, nicht viele Augen, nicht viele Sinne, die in der Lage sind, über sich selbst und über das gesamte Universum nachzudenken. In der Mitte stehen die vernünftigen Leute, die sich darüber im Klaren sind, dass menschliche Erkenntnis nie alles abdeckt, was ist. 4 Jahrhunderte nach James Usher, dem Mann, der den Tag der Schöpfung errechnen wollte. Usher ist eine faszinierende Persönlichkeit. He is a wonderful scholar. Ein wunderbarer Gelehrter. Yet he too fell prey to reading his own prejudices into history. Und doch hat er seine eigenen Vorurteile in die Geschichte hineingelesen. Aus diesem Fehler können wir alle lernen. He is an object lesson to us all. Im Zeitzeichen erinnerte Uwe Schulz an den 23. Oktober des Jahres 4004 vor Christus, an dem, so der Theologe James Usher, die Welt erschaffen wurde. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über den Journalisten Horst Stern. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. www.wdr.de.